1. Das Wort des Herrn Word mir ernüht offenbart und erging in mig mit folgender Botschaft. 2. Warum verwendet in Besag auf das Land Israel diese Sprichwort, das besagt, das die Vater so Trauben gegessen haben, aber die Zahn der Kinder davon stumpf geworden sind? 3. So war ich lebe, Clark Gott der Herr, das diese Sprichwort in Israel in Zukunft unter keinen Umständen mehr gebrochen wordet. 4. Seht, Allmenschen gehören mir, das Leben des Vaters ist mir ebenso agen y das des Sohns, und ne die Person, die Sundheit, soll die Konsequenz des Todes tragen. 5. Wenn ein Mann jedoch gerecht handelt und sich in seinem Leben stets und recht und gerechtig geht holt. 6. Wenn kein Opfermahlseiten auf den Bergen einnimmt, sein Organ nicht zu den Gottsen Israels erhebt und weder die Frau seines Nächsten noch ein Frau warend ihre Unreinheit berührt. 7. Wenn niemanden unterdrückt, das Pfand für Schulden ordnungsgemäß zurückgibt, keinen Raub begeht, sondern stattdessen den Hungrigen speist und den Nackten bekleidet. 8. Wenn kein Geld gegen Wucher oder Zinsen verleiht, sich von jeglichem Unrecht fernholt und in Streit fallen zwischen Menschen ein Ehrlichs Erteil fault. 9. Wenn nach meinen Geboten lebt und mein Rechtsbeschriften true befolgt, dann gilt als gerecht und word gewiss am Leben bleiben, spricht Gott der Herr. 10. Falls dieser Mann jedoch einen gewalttätigen Sohn zut, der Blutvergie ist oder ein dieser schweren Verfehlungen begeht. 11. Obwohl sein Vater nichts davon getan hat, sondern der Sohn stattdessen auf den Bergen opfert und die Frau seines Nächsten interred. 12. Wenn die Armen und Bedürftigen bedrängt, Raub begeht, fand einbehold, sich den Gottsen zuwendet und Abschulichtaten verrubt. 13. Wenn Zinsen verlangt und Wucher trebt, sollte ein solcher Mensch am Leben bleiben? A word keens falls am Leben bleiben, sondern aufgrund seiner Graultaten sterben, trag die lineage verant werting für seinen Tod. 14. Wenn dieser Sohn nun wiederum einen Sohn zut, der Elsunden seines Vaters sieht, sich jedoch besinnt und nicht nach dessen schlechtem Vorbild handelt. 15. Wenn nicht auf den Bergen opfert, sein Organ nicht zu den Gottsen Israels erhebt und die Frau seines Nächsten nicht interred. 16. Wenn niemanden unterdrückt, kein Pfand fordert, keinen Raub begeht, sondern den Hungrigen brot gibt und den Nackten mit Kleidung bedeckt. 17. Wenn sich von Unrecht fernholt, kein Zinsen oder Wucher nimmt, mein Rechtsbeschriften ausfährt und nach meinen Geboten lebt, dann würde nicht wegender should seins Vater sterben, sondern am Leben bleiben. 18. Sein Vater hingegen muss wegen seiner eigenen should sterben, die unterdrucken ausübte, seinen Bruder beraubt und inmitten seins Volks tat, was moralisch verwerflich war. 19. Denik fragt warum der Sohn nicht die should des Vaters mitrigen muss, doch die der Sohn nach recht und gerechtig keet handelte und mein Gebot bewort, word sicher am Leben bleiben. 20. Ne die Person, die Sundheit, soll sterben, der Sohn tragt nicht die should des Vaters, und der Vater tragt nicht die should des Sohns. Die gerechtig keet des gerechten word im angeregnet, ebenso y die Bosheit des Gottlosen auf diesem selbst last en word. 21. Wenn sich jedoch der Gottlos von all seinen Sünden abwendet, mein Gebot befolgt und nach recht und gerechtig keet lebt, word gewiss am Leben bleiben und nicht sterben. 22. Kein seiner früheren Verfehlungen word im Meer last gelegt werden, aufgrund der gerechtig keet, die nun praktiziert, word am Leben bleiben. 23. Habe ich etwa Freude am Tod eins Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht viel mehr daran, das von seinen Bosen wegen umkehrten der Dirch am Leben bleibt. 24. Wenn jedoch ein gerechter von seiner Rechtschaffenheit abwägt, unrecht tat und Dieselben Grau beget y der Gottlos, word man seiner früheren gerechten Taten nicht mehr gedenken. Wegen seiner untrue und der Sunde, die begangen hat, muss sterben. 25. Behauptet jedoch, dass das Handeln des Herrn nicht gerecht sei, hort nun, vom Hauser Israel, ist etwa mein Weg ungerecht, oder sind es nicht viel mehr eigenen Wege, die unrecht sind? 26. Wenn ein gerechter sich von seiner gerechtig keet abwendet und unrecht begeht, stirbt deswegen, stirbt aufgrund der Bosheit, die selbst verrubt hat. 27. Wenn sich aber ein Gottloser von seiner Bosheit abwendet und fortan nach recht und gerechtig keet handelt, würde sein Leben bewähren. 28, weil er zur einzig gekommen ist und sich von all seinen Übertretungen abgewandt hat, wird sicher am Leben bleiben und nicht dem Tod verfallen. 29, denn klar das Haus Israel, der Weg des Herrn sei nicht richtig, doch ist es nicht viel mehr so, Haus Israel, dass ihr Wege unrichtig sind, warend mein Wege vollkommen gerecht bleiben. 30, die Schalb wird ich jeden von euch nach seinem persönlichen Verhalten richten, vom Hause Israel, spricht Gott der Herr, Kurt also am und last von euren Verfallungen ab, damit die should nicht zu eurem Untergang führt. 31, befreit euch von all euren Übertretungen, die begangen hat, und schafft euch ein neues Haus so einen neuen Geist, denn warum solltet sterben wollen, vom Hause Israel. 32, ich find namlich keinele gefallen tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr, die Schalb Kurtem, damit das Leben gewinnt.